Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Kreuzzug und Dschihad. Der gefährliche Mythos vom Kampf der Kulturen. Teil 4. Feuer und Flamme für Demokratie und Freiheit. Norbert Strenkle über den Fundamentalismus der westlichen Werte in Zeiten ihres Zerfalls. Im Rahmen des Jahresseminars der wertkritischen Theoriegruppe Krisis 2007 sprach Norbert Strenkle zum Thema Fundamentalismus der westlichen Werte in Zeiten ihres Zerfalls. Dem vorherrschenden Diskurs in den westlichen Metropolen sind Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit derzeit vom islamischen Fundamentalismus oder gar von dem Islam bedroht. Demgegenüber wird eine Politik der Nulltoleranz propagiert. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, heißt es. Alles, was der Westen gegen die fantasierte islamische Gefahr tut, geschehe aus reiner Notwehr. Freilich trägt dieser angebliche Antifundamentalismus selbst alle Züge des Fundamentalismus, den er zu bekämpfen vorgibt. Norbert Strenkle wird in dem folgenden Vortrag eine Kritik des Fundamentalismus der westlichen Werte herausarbeiten. Doch zunächst wird er klären, was generell unter Fundamentalismus zu verstehen ist. Mein Schwerpunkt wird jetzt eben sein, die Auseinandersetzung mit dem, was ich nenne, den Fundamentalismus der westlichen Werte in Zeiten ihres Verfalls, deshalb, weil ich diesen Fundamentalismus der westlichen Werte versuche einzuordnen als Moment und Teil des Krisenprozesses der kapitalistischen Gesellschaft. Zunächst einmal möchte ich damit anfangen, überhaupt mal ein wenig festzuklopfen, was ich als Fundamentalismus oder zu umreißen, was ich als Fundamentalismus begreife. Was ist überhaupt Fundamentalismus? Wird ja viel von geredet und es gibt auch verschiedenste Bestimmungen davon. Meiner Ansicht nach lassen sich als prägende Merkmale jedes Fundamentalismus festhalten. Zunächst einmal zumindest drei prägende Merkmale des Fundamentalismus, jetzt im allgemeinen Sinne betrachtet. Die Vorstellung eines Zurück zu den Wurzeln. Also es wird behauptet, es gäbe ein ursprüngliches Fundament bestimmter gesellschaftlich-kultureller Werte. Dieses Fundament erscheint als bedroht und deswegen soll es wiederhergestellt werden. Daher auch immer das Pochen auf dem Fundament. Der Begriff Fundamentalismus oder der Ausdruck kommt meines Wissens, zumindest hat das der Christoph Türk in so einem Büchlein zu Fundamentalismus historisch analysiert, kommt wohl von den protestantischen Sekten in den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts, the Fundamentals. Also man wollte wieder zurück zu den Ursprüngen, zu den Fundamenten, da war die Bibel mit gemeint, oder natürlich immer eine bestimmte Bibelauslegung, aber eben in der Vorstellung der Fundamentalisten der Urtext, zurück zu dem Ursprünglichen. Das kann man, denke ich, als allgemeines Merkmal jedes Fundamentalismus zunächst mal festhalten. Dazu gehört dann auch die polare oder dichotomische Einteilung der Welt, wir und die anderen. Also es wird eine Gruppe von Gemeinschaft der Rechtgläubigen konstruiert, also derjenigen, die sich eben auf diesen Urtext oder auf dieses Fundament, dieses ursprüngliche Fundament berufen, auch den darin enthaltenen Normen und Werten Folge leisten. Und diese Gemeinschaft der Rechtgläubigen muss sich im Kampf gegen äußere Feinde und gegen innere Abweichler bewähren. Was oft übersehen wird, gerade auch, also auch beim Islamismus, aber genauso bei anderen Fundamentalismen, im westlichen Fundamentalismus auch, der Kampf gegen die inneren Abweichler hat in aller Regel ein viel stärkeres Gewicht als der nach außen. Das heißt, es geht letztlich um die Abschließung dieser Gemeinschaft als innere Abweichler. Im Westen sind das die Werte-Relativierer, ja, also die Multikulti, Abkömmlinge der 68er-Bewegung, diese falsche Toleranz und also so die, die halt diese westlichen Werte nicht mehr ernst nehmen und sie dadurch zersetzen. Im Islamismus sind es die Ungläubigen aus der, also die Moslems, die abweichen von dem, was jeweils verstanden wird als wahre Lehre. Man kennt es ja auch aus dem Christentum, die Heretiker. Ja, das ist ja im Grunde die ganze Geschichte des Abendlandes, insbesondere des Christentums, kann man sagen. Da ist diese Linie angelegt. Also immer der rechte Glaube und die Abweichler, die Heretiker. Die werden in der Regel viel schärfer verfolgt oder sind ja auch viel mehr ausgesetzt, diesen Druck der Gemeinschaft, als die äußeren Feinde, obwohl die äußeren Feinde immer auch dazugehören. Was weiterhin auch zentral ist, ist, dass der Kampf am Rande des Abgrunds, ja, habe ich das mal als Stichwort genannt, also jeder fundamentalistische Diskurs trägt apokalyptische Züge, also immer so die Endzeitvorstellung, Verteidigung eben dieses Ursprungs, der ist bedroht, das ist eigentlich immer ein Kampf auf Leben und Tod, es geht ums Ganze und gerade weil es ums Ganze geht, weil es so was Existenzielles ist, wird auch die absolute Härte eingefordert. Also da gibt es kein Pardon, weil wenn es ums Ganze geht, dann kann man auch nicht irgendwelche Abweichungen oder Relativierungen, also das ist nicht tolerierbar. Es geht ums Ganze, insofern eben auch diese apokalyptischen Züge, das lässt sich auch zum Beispiel bei Huntington sehr genau zeigen. Ja, in diesem Sinne ist dann auch das, was jetzt als westliche Wertegemeinschaft so aggressiv beschworen wird, überall in den Medien, im öffentlichen Diskurs, trägt, wie ich denke, nicht weniger fundamentalistische Züge als der proklamierte Hauptfeind der Islamismus. Insofern, denke ich, ist es berechtigt, von einem Fundamentalismus der westlichen Werte zu sprechen, der sich in vielen Merkmalen oder in zentralen Merkmalen analoge Züge aufweist, wie der proklamierte Hauptfeind. Und wird ja der Fundamentalismus gerne in, jetzt gerade in dem laufenden Diskurs im Westen und in den Medien als sowas Archaisches, Mittelalterliches, Vormodernes bezeichnet. Das ist selber ein Konstrukt der Moderne. Der Fundamentalismus ist nichts Vormodernes, sondern ist ein Wesenszug der Moderne. Und wenn ich von Moderne spreche, meine ich immer die kapitalistische Moderne, also die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Er ist ein Wesenszug der Moderne, das ist ja so die zentrale These, nichts Archaisches, nichts Vormodernes, sondern gehört zu dieser Gesellschaft dazu. Das betrifft zunächst einmal ganz grundsätzlich die Selbstdefinition dieser kapitalistischen Ordnung. Wie legitimiert sie sich selbst? Das ist der ganze Diskurs der Aufklärung, der sich aber bis heute ja durchzieht, also sozusagen in den Alltag eingesickert, ins Alltagsbewusstsein ist das ja eingesickert. Die kapitalistische Gesellschaft soll der Naturzustand des Menschen sein oder, gibt es ja auch verschiedene, es gibt dann vom Naturrecht her die Begründung und von der Vernunft her oder jedenfalls der menschlichen Vernunft schlechthin entsprechen. Das ist dann bei Kant etwa, es ist von der Natur die Rede, von der Natur des Menschen, aber letztlich wird es zurückgeführt da auf die menschliche Vernunft schlechthin. Das heißt, auch die bürgerliche Gesellschaft, indem sie sich durchsetzt, legitimiert sich schon damit, dass sie etwas herstellt, was dem Menschen an sich entspricht. Ein großer Teil der Aufklärungsliteratur verweist ja auf einen ehemals gegebenen Naturzustand der Menschen, von dem dann die bisherige Geschichte die Abweichung ist, Rousseau etwa. Und wir finden das ja auch eigentlich analog im Teilen des kommunistischen Diskurses wieder, also wo dann von Urkommunismus die Rede ist. Selbst bei Marx ist das ja auch noch als Denkfigur enthalten, da ist der Urkommunismus und dann gibt es aber die Klassengesellschaft und Herrschaft und der Kommunismus ist dann wieder dieser verwirklichte Naturzustand des Menschen auf einem höheren historischen Niveau. Also es ist dann insofern immer auch ein Zurück zu den Wurzeln, nicht das Gleiche, sondern auf einem höheren historischen Niveau, aber immer wird behauptet, es gäbe so etwas oder habe so etwas gegeben, es gäbe so etwas grundsätzlich wie den Naturzustand oder etwas, was der menschlichen Vernunft schlechthin entspricht. In diesem Sinne ist dann die gesamte bisherige Geschichte eine Abweichung davon oder ein Weg, der dahin führt, zur Verwirklichung dieses Naturzustands. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung begründet sich also selber, legitimiert sich also selber damit, dass sie ein bestimmtes Fundament behauptet, von was dem Menschen entspricht. Und das ist herzustellen. Da ist meiner Ansicht nach schon der Grundstein des Fundamentalismus, wenn man das so sagen kann, gelegt. Und das liefert dann ja auch die Legitimation dafür, alle nicht kapitalistischen Lebensweisen zu zerstören, zu unterwerfen, zu kolonialisieren. Das ist einerseits ein praktischer Prozess, wie wir alle wissen, der Unterwerfung der Welt, der aber einhergeht mit der entsprechenden ideologischen Legitimation. Also alles, was nicht kapitalistisch ist, was nicht bürgerlich ist, erscheint als barbarisch, als unzivilisiert. Die Zivilisation, das ist die westliche Zivilisation, das ist die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Alle anderen sind barbarisch, sind unterhalb dieser Zivilisationsstufe angesiedelt. Ich würde es in der These zusammenfassen, die kapitalistische Unterwerfung der Welt hat also per se schon fundamentalistischen Charakter. Dieser Fundamentalismus ist zumindest dem Anspruch nach einer der Vernunft des Universalismus, also es betrifft alle Menschen, deswegen müssen auch alle anderen Kulturen dem weichen. Also ich habe es hier genannt, der universalistische Fundamentalismus der kapitalistischen Rationalität. Universalistisch deshalb, weil er soll ja alle Menschen schlechthin betreffen, also er hebt den Anspruch, alle einzugemeinden. Er entspricht dem Menschen schlechthin. Das ist aber eben ein ungeheurer Herrschaftsanspruch, weil es eben bedeutet, dass alles andere nicht gilt, nicht gültig ist, unterworfen werden muss, vernichtet werden muss. Das ist also ein universalistischer Herrschaftsanspruch. Er legitimiert sich aber mit der kapitalistischen Vernunft oder der Vernunft schlechthin. Also es spricht natürlich nicht von sich selber als der kapitalistischen Vernunft, sondern von der Vernunft schlechthin, von der Rationalität. Und dieser Fundamentalismus der kapitalistischen Rationalität, der bleibt nicht für sich selber stehen, sondern er bringt in diesem Prozess der historischen Durchsetzung der kapitalistischen Herrschaft eine Vielzahl weiterer partikularer Fundamentalismen hervor, die auf der Erfindung kultureller und religiöser und nationaler Identitäten beruhen. Von diesen Fundamentalismen ist meistens nur die Rede, wenn von Fundamentalismus gesprochen wird. Ich denke aber, man muss unbedingt die beiden Fundamentalismen zusammen sehen, also sowohl diesen universalistischen Fundamentalismus als auch gewissermaßen die andere Seite davon, diese Vielzahl partikularer Fundamentalismen. Die sind ihrer Struktur nach ähnlich. Also überall kann man sagen, ja, da wird eine bestimmte religiöse oder ethnische oder nationale Identität konstruiert aus Elementen der Tradition. Aber weil sie nicht den universalistischen Anspruch haben, gibt es natürlich eine Vielzahl davon. Da gibt es dann eben die deutsche Identität und die französische und die arabische oder eine islamistische, eine christlich-fundamentalistische. Also es gibt einfach, die stehen auch in Konkurrenz zueinander. Der Struktur nach sind sie gewissermaßen analog, also nach dem gleichen Muster konstruiert, gehören allesamt der Moderne an, stehen aber untereinander in Konkurrenz oder zumindest in Koexistenz, dass sie also nebeneinander noch existieren können, sich also gegenseitig vielleicht gerade akzeptieren, aber jeweils akzeptieren in dem jeweiligen So-Sein, also als Akzeptanz dieser geschlossenen Identitäten, also dieser Identitätskonstruktionen. Der kapitalistische Durchsetzungs- und Modernisierungsprozess wird vom wechselseitigen Zusammenspiel dieser verschiedenen Fundamentalismen vorangetrieben. Wie diese Fundamentalismen untereinander eben auch durch die Konkurrenz, in der sie stehen, dazu beitragen, die Modernisierung voranzutreiben. Also etwa, was sich sehr gut nachzeichnen lässt, bei der Konstruktion nationaler Identitäten. Der Nationalismus ist ein ganz wesentliches subjektives Moment bei der Herausbildung von Territorialstaaten und Nationalstaaten. Wir können zwar ökonomisch und politisch sagen, der Nationalstaat ist ein Funktionsraum für die kapitalistische Verwertung, er ist unerlässlich für die Organisation kapitalistischer Produktion, aber dieses Gebilde Nationalstaat lässt sich nicht einfach mit dieser nüchternen Begründung herstellen, sondern es für seine Durchsetzung brauchte es, weil ich das jetzt nicht so rein instrumentell sehe, also dass jemand das erfunden hätte, sondern es ist ein Gesamtprozess. Aber um diesen Nationalstaaten oder diese Nationalstaaten durchzusetzen, braucht es auch einer quasi religiösen Aufladung, also es war auch schon die Rede ja vom Nationalismus als Diesseitsreligion, einer quasi religiösen Aufladung. Das heißt, es muss die Herstellung dieses Nationalstaats war im Bewusstsein der Menschen, die diesen Prozess vorangetrieben haben, sehr viel mehr als nur ein Funktionsraum für kapitalistische Verwertung. Es war ein historisches Anliegen, es war die Herstellung von eben etwas Ursprünglichem, also einer Gemeinschaft, einer imaginierten Gemeinschaft, in der sie sich dann auch aufgehoben fühlten. Das war jetzt eigentlich in erster Linie der Einführungsteil. Was ist eigentlich Fundamentalismus und welche Rolle oder in welchem Zusammenhang steht er mit der kapitalistischen Gesellschaft grundsätzlich? Ich möchte nun zu dem eigentlichen Kernthema des Vortrags kommen. Was hat es mit diesem Fundamentalismus der westlichen Werte auf sich? Ja, was sind denn die sogenannten westlichen Werte? Die westlichen Werte, ich habe hier nochmal eine These gefasst, das Fundament der sogenannten westlichen Werte ist die kapitalistische Gesellschaft. Was sind die westlichen Werte? Wenn heute zunehmend von den westlichen Werten gesprochen wird, ist das ja im Grunde schon eine Kulturalisierung. Also es werden bestimmte Normen, die zur kapitalistischen Gesellschaft gehören, die also den Rahmen abstecken dessen, was die kapitalistische Gesellschaft ausmacht, werden kulturalisiert als westlich. Natürlich kommt der Kapitalismus, ist denn in dem, was man westliche Gesellschaften nennt, dem Abendland in Europa entstanden und hat sich von dort aus über die Welt verbreitet. Aber es ist nicht eine spezifische kulturelle Form, sondern was sie ausmacht, ist eine bestimmte, die westlichen Werte ausmacht, ist eine bestimmte gesellschaftliche Form, nämlich die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Wenn man dieses kulturalistische Brimborium abzieht, bleibt eigentlich immer übrig von diesen sogenannten westlichen Werten die Menschenrechte oder die Rechtsform schlechthin. Also was sind die Menschenrechte? Sie sind grob gesagt zweierlei. Zum einen sind ja immer sehr positiv besetzt, die Menschenrechte, aber sie sind Ausdruck einer spezifischen Form von Herrschaft, einer versachlichten Herrschaft der kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, dass überhaupt Anliegen, menschliche Bedürfnisse oder auch proklamierte Freiheiten in die Form des Rechts gepackt werden, kodifiziert werden und in dieser Form, dass die Beziehungen der Menschen untereinander diese Form des Rechts annehmen. Also nicht frei verhandelbare Beziehungen sind, sondern in eine bestimmte kodifizierte Form des Rechts gegossen sind. Ganz grundsätzlich gesprochen sind die Menschenrechte, dadurch, dass sie als Rechte gefasst werden, Ausdruck dieser bestimmten Form der Herrschaft der Rechts- und Wahrenform. Zugleich sind aber die Menschenrechte auch innerhalb dieser Herrschaft durchaus Markierungs- und Bezugspunkte für bestimmte Freiheiten und soziale Absicherungen innerhalb dieses herrschaftlichen Rahmens. Also wir können zwar sagen, die Rechtsform und die Wahrenform markiert einen bestimmten Raum von versachlichter Herrschaft, aber innerhalb dieses Raums versachlichter Herrschaft sind ja auch nicht alle Katzen grau. Das heißt, innerhalb dessen haben die Menschenrechte im historischen Prozess und bis heute ja eine Rolle gespielt, bestimmte Freiheiten und soziale Absicherungen zu markieren. Sie waren auch Orientierungspunkte, an denen sich soziale Bewegungen orientiert haben. Das heißt, innerhalb dieses Rahmens der kapitalistischen Herrschaft, ja, Freiräume abzusichern, soziale Sicherheiten auch zu schaffen bis zu einem gewissen Punkt. Diese relativen Freiheiten innerhalb dieses Rahmens und diese sozialen Absicherungen innerhalb dieses Rahmens hängen jedoch nicht in der Luft, sondern sie haben bestimmte Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind letztlich eine expandierende Ökonomie, also man kann es auch anders ausdrücken, ein kapitalistischer Durchsetzungsprozess, in dem immer mehr Teile der Gesellschaft hineingezogen werden und Spielräume sich eröffnen durch diesen Ausdehnungsprozess, sich Spielräume eröffnen für Freiheiten und soziale Absicherungen, allerdings immer nur in den kapitalistischen Zentren, also in dem, was zur Peripherie degradiert wurde, betraf das ohnehin nur immer eine kleine Minderheit und weltweit gesehen betraf selbstverständlich auch das, also wenn wir die kapitalistischen Zentren weltweit sehen, ist es ohnehin ja nur eine Minderheit, die davon profitiert hat. Aber innerhalb dieser Räume, dieser Territorien gab es bestimmte Spielräume, die auch genutzt wurden, um bestimmte Freiräume und soziale Absicherungen zu erkämpfen. Aber eben auf Grundlage dieses Expansions- und Durchsetzungsprozesses und auf Grundlage eines funktionierenden Nationalstaats. Wenn jetzt aber diese Voraussetzungen zunehmend untergraben werden, weil diese Expansionsbewegung des Kapitalismus ausgelaufen ist und stattdessen sich ein Prozess durchsetzt über Jahrzehnte hinweg, in dem immer mehr Menschen ausgeschlossen werden, also ein Ein Krisenkapitalismus, in dem der immer einen immer kleineren Teil der Weltbevölkerung und immer kleinere Regionen noch integriert im Sinne von einigermaßen annehmbaren Lebensbedingungen. In einem solchen Prozess der zunehmenden ökonomischen und sozialen Marginalisierung und der Untergrabung der Nationalstaaten wird auch das Fundament dieser westlichen Werte alias Menschenrechte untergraben. Ich habe das hier in der These zusammengefasst. Das Fundament der westlichen Werte wird also nicht vom Islamismus bedroht, sondern von der destruktiven kapitalistischen Eigendynamik. Das heißt, ich denke schon, man kann sagen, es handelt sich um einen Krisenprozess, der letztlich die Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft insgesamt untergräbt, aber auf die nächsten Jahrzehnte hin gesehen, was passiert in diesem Prozess, untergräbt die Lebensbedingungen, die Möglichkeit eines Lebens innerhalb des Kapitalismus unter einigermaßen annehmbaren Bedingungen, selbst noch für die Minderheit, die bisher davon profitiert hat. Natürlich gibt es immer noch eine Minderheit, also es zieht sich halt auf immer kleinere Teile der Bevölkerung zusammen, aber das verändert selbstverständlich auch die Struktur der Gesellschaften, wenn nur noch Minderheiten überhaupt profitieren von der kapitalistischen Verwertung und die große Mehrheit davon ausgeschlossen ist, verändert das die Struktur der Gesellschaft. Es untergräbt auch die Staaten, so wie wir sie bisher kennen. Was ist nun der Fundamentalismus der westlichen Werte? Ich bringe es hier auf die These, der neue Fundamentalismus der westlichen Werte ist ein Reflex auf diesen Krisenprozess und zugleich dynamisches Moment davon. Ich denke, es wäre verkürzt, den Fundamentalismus der westlichen Werte nur als eine Reaktionsform zu sehen. Also die ökonomische Grundlage bricht zusammen und dann entsteht dieser Fundamentalismus der westlichen Werte. Er ist selber auch Teil dieses Krisenprozesses, weil er ja handlungsleitend ist, weil er Diskurse bestimmt und diese Diskurse wiederum Praxis bestimmen, politische Praxis, Alltagspraxis. Insofern kann man nicht einfach nur sagen, es handelt sich hier um einen Reflex auf den Krisenprozess, sondern er ist selber ein Teil davon, ein vorantreibendes Moment dieses Krisenprozesses. Die beiden Momente verschlingen sich natürlich, ich habe es jetzt hier etwas einfach mal analytisch auseinandergelegt. Als Reflex auf den Krisenprozess entspricht der Fundamentalismus der westlichen Werte den Bedürfnissen nach subjektiver Rückversicherung und nach Krisenverdrängung. Das ist eigentlich was Doppeltes. Zum einen greift eine enorme Verunsicherung um sich, weil das, was, wir reden jetzt hier von den westlichen Zentren, was sich so in der Nachkriegszeit, in der Zeit des sogenannten Fordismus durchgesetzt hat, an relativer Sicherheit untergraben wird. Die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, die Prekarisierung der Lebensverhältnisse, die im Grunde ein Erkennen, dass die politische Handlungsfähigkeit zunehmend erlischt, also immer weniger Spielräume für politische Handlungsfähigkeit bleiben. Es greift eine große Verunsicherung um sich und die sucht nach Rückversicherungen. Es gibt verschiedene kollektive Identitäten, die dieses Bedürfnis befriedigen. Der Fundamentalismus der westlichen Werte ist nur eine davon, aber eine, die durchaus übergreifend ist. Das heißt, etwas, was gewissermaßen als Glocke über einen Großteil der westlichen Gesellschaft als Kollektividentität sich drüber stülpt, also auf das sich große Teile der Gesellschaft beziehen, die können sich gleichzeitig auch noch auf andere Identitäten beziehen. Also diese Identitäten ergänzen sich oder zum Teil stehen sie sogar scheinbar im Widerspruch zueinander. Aber das ist eine Identität, die ist abrufbar, weil sie eine ist, die ganz tief in die Konstitutionsgeschichte des Abendlandes eingeschrieben ist. Krisenverdrängung insofern, wenn das, was in den westlichen Ländern passiert, an Verunsicherung, an Untergrabung der sozialen, ökonomischen Stabilität zurückgeführt werden kann auf einen äußeren Feind, dann ist das ja eine Form von Krisenverdrängung. Das heißt, es werden nicht die ökonomischen Strukturen analysiert, es wird nicht dieser Selbstzerstörungsprozess der kapitalistischen Gesellschaft analysiert, sondern es sind die Islamisten, es sind die Flüchtlinge, die kommen, die Barbaren, die nach Europa einwandern wollen, also die nicht in der Lage sind, in ihren eigenen Ländern Ordnung zu schaffen und hierher kommen. Das sind ja so diese ganzen Bilder, die kommen dann hierher und nehmen uns die Arbeitsplätze weg und diese ganzen ganz plumpen Stereotypen eigentlich, aber es findet hier eine Personalisierung statt. Das heißt, es wird ein Schuldiger oder es werden Schuldige gesucht für einen Zustand, für einen Prozess, der einer ist, also in diesen Strukturen angelegt ist oder in der Dynamik dieser Strukturen. Als Reflex auf den Krisenprozess erfüllt der Fundamentalismus der westlichen Werte aber auch die Funktion der Disziplinierung nach innen. Das heißt, das lässt sich sehr gut nachzeichnen in diesem Diskurs, wir müssen wieder mehr leisten. Also es verschlingt sich eigentlich. Also einerseits werden diese Werte beschworen in dem Sinne, wir müssen weg von dieser falschen Toleranz und wieder zurück zu dem, was den Kern der westlichen Gesellschaft ausmacht. Und da kommt man dann auch wieder auf die klassischen Sachen mit der Familie, mit der Gemeinschaft, mit Pflichtbewusstsein, mit Disziplin. Also so diese ganzen Sekundärtugenden des Kapitalismus werden wieder beschworen, die ja auch schon am Anfang der kapitalistischen Geschichte stehen, in dieser religiösen Form der protestantischen Ethik. Die werden wieder beschworen und erfüllen, was Krisenbewältigung im Inneren der kapitalistischen Kernländer angeht, ja auch eine Funktion der Disziplinierung. Gleichzeitig wird dadurch aber auch, das hatte ich jetzt eben schon vorweggenommen, die Abschottung legitimiert, die stattfindet. Das heißt, man sagt nicht einfach, naja, wir profitieren halt von der Weltwirtschaft und die anderen profitieren nicht, deswegen sperren wir die aus. Gut, so einen Diskurs gibt es auch, so was ganz zynisch-ökonomisches, aber im Allgemeinen muss es überhöht werden. Also das sind dann eben die Barbaren, ja, die eben in ihren Ländern nicht in der Lage sind, vernünftige staatliche ökonomische Strukturen in ihren Ländern aufzubauen und die jetzt hierher kommen wollen und von unseren Errungenschaften profitieren. Und das muss natürlich verhindert werden. Und dazu in diesem Zusammenhang werden auch die ganzen alten oder die ganzen, was heißt alten, die ganzen herkömmlichen und nie verloschenen kulturalistischen und rassistischen Zuschreibungen des Barbaren, der Barbaren wieder reaktiviert, also wieder reanimiert. Also sie waren ja nie weg, aber sie gewinnen zunehmend an Kraft. Das wäre so der Aspekt des Fundamentalismus der westlichen Werte als Krisenreflex. Gleichzeitig, ich sagte es ja schon, trägt aber auch das fundamentalistische Geltendmachen der westlichen Werte gegen die Schwerkraft der Krise. Das heißt, die Krise wird nicht benannt, es werden halt die Werte geltend gemacht. Also gegen die Schwerkraft der Krise werden sie geltend gemacht und genau das trägt selbst zur weiteren Zerstörung ihrer gesellschaftlichen Grundlage bei, also der gesellschaftlichen Grundlage dieser Werte. Das gilt außenpolitisch, militärisch, ist es ziemlich eindeutig, wie dann Eingriffe in Krisenregionen erfolgen unter der Überschrift Herstellung der Demokratie, Nation Building, also es sollen funktionierende Staaten aufgebaut werden, die Diktaturen sollen gestürzt werden und Freedom and Democracy eingeführt. Und der Effekt ist genau das Gegenteil. Das heißt, da wo eingegriffen wird, werden die ohnehin schon prekären Strukturen auch materiell weiter zerstört. Irak ist der Paradebeispiel, auch Afghanistan, wo statt eine Stabilisierung zu erreichen und statt dieser proklamierten Ziele, an die zumindest die Fundamentalisten in den Regierungen selber glauben, also ich würde da schon sagen, es ist nicht einfach nur das nackte materielle Interesse, die wollen ans Öl, sondern die glauben wirklich an ihre eigenen proklamierten Ziele und das macht sie so gefährlich. Genau das, dass sie eben nicht rein materiell kalkulieren, macht das Gefährliche daran aus und sie erreichen genau das Gegenteil von dem, was sie als Ziele vor sich hertragen. Ich meine, das ist ja, war abzusehen, also Irakkrieg war das von vornherein abzusehen, die klügeren Köpfe auch in der US-Regierung haben das ja auch, oder im CIA haben das ja auch gesagt und mittlerweile ist es völlig offensichtlich, also es gibt eigentlich niemand mehr, der das bestreitet, dass da ein Bürgerkriegszustand hergestellt wurde, der im Übrigen auch eine Ausstrahlung auf die gesamte Region hat, die katastrophale Auswirkungen vermutlich haben wird. Zweitens, als dynamisches Moment, wenn wir jetzt vom Mittleren und Nahen Osten sprechen, stärkt dieser Fundamentalismus der westlichen Werte seinen Gegner, den islamischen Fundamentalismus, der selber ein Zerfallsphänomen der gescheiterten Nationalstaatsbildung ist. Er stärkt ihn einfach deswegen, weil sich die Gegner gegenseitig in ihrem Kampf miteinander, ist einfach ein Prozess der wechselseitigen Bestätigung. Der islamische Fundamentalismus gewinnt in dem Maße an Kraft oder an Akzeptanz, in dem dieser Gegner USA und der Westen genauso reagiert, wie sie das ja schon immer gesagt haben. Also das sind die, die unsere Länder erobern wollen, die uns zerstören wollen und in dem genau das getan wird, in dem genau so reagiert wird und der Effekt katastrophal ist, wird dieser Fundamentalismus selber gestärkt, also islamischer Fundamentalismus wird hier selber gestärkt. Oh. was das Inneren der kapitalistischen Kernländer angeht, auch hier findet ja im Zuge dieser Fundamentalisierung des Diskurses eine Unterhöhlung des Rechtsstaats statt. Die Überwachung wird ausgebaut, Rechte werden abgebaut, das ist ja auch alles überall beobachtbar. Das heißt, man beruft sich auf die westlichen Werte, auf die Menschenrechte, auf die Freiheiten, die die westlichen Gesellschaften ja so attraktiv machen, um im gleichen Zug genau das abzuschaffen oder zunehmend zu unterhöhlen. Insofern ist hier auch der westliche Fundamentalismus selber auch nochmal eben ein dynamisches Moment. Es ist also sowas, hat immer sowas Doppelzüngiges, Doppelbödiges. Es wird immer das Gegenteil von dem getan, was proklamiert und vor sich hergetragen wird. Oder zumindest das Gegenteil von dem erreicht. In dem Fall sogar direkt getan. Also man baut einfach die Rechte ab und spricht von den Rechten. Natürlich müssen die Rechte nur abgebaut werden, um die Rechte zu sichern. Also so dieser paradoxe Diskurs. Und womit ich dann auch schon zum Schluss komme, nämlich, was heißt dann Bezug auf die westlichen Werte? Als Kernthese vorangestellt, der Bezug auf die westlichen Werte kann heute kein emanzipatorisches Programm mehr sein. Wie es ja traditionell auch für die linken Bewegungen immer war, die Menschenrechte. Und das hatte ja seine historische Berechtigung in einer bestimmten Phase. Ich denke, dass das heute dem westlichen Fundamentalismus in die Hände spielt. Dabei rede ich ausdrücklich von den Menschenrechten oder den westlichen Werten, nicht von den Inhalten, die damit gemeint sind. Es ist eben ein Unterschied zu sagen, ich will nicht gefoltert werden oder zu sagen, oder es soll kein Mensch auf der Welt gefoltert werden oder es soll jeder seine Meinung frei sagen können, als zu sagen, ich fordere das Recht darauf ein. Weil indem ich das Recht einfordere, appelliere ich an die Rechtsform. Ich sage, es muss einen Staat geben, der dieses Recht garantiert. Das kann ich zwar abstrakt formulieren, aber dann abstrahiere ich von den Voraussetzungen. Wer setzt denn diese Rechte durch und unter welchen Bedingungen? Also muss es Staaten geben, die funktionieren, die Zugriff aufs gesamte Territorium haben, die dieses Rechtssystem garantieren. Genau diese Voraussetzungen werden aber zunehmend unterhöhlt. Deswegen müssen die Inhalte gefordert werden und nicht die Rechte. Das meine ich, wenn ich sage, jede Berufung auf die westlichen Werte spielt heute dem Fundamentalismus der westlichen Werte in die Hände, weil hier mit Abstraktionen operiert wird. Es werden hier die Abstraktionen der Menschenrechte eingefordert in einer gesellschaftlichen Situation, wo die Voraussetzungen für die Durchsetzung der Menschenrechte, die zumindest partiell in bestimmten Weltregionen einen bestimmten historischen Zeitraum lang gegeben waren, diese Voraussetzungen werden zunehmend untergraben. Wenn aber die Abstraktion der Menschenrechte eingeklagt wird oder der westlichen Werte in diesem Sinne, ohne von diesen Bedingungen zu sprechen, dann spielt man genau diesen westlichen Fundamentalismus in die Hände. Dazu gehört eben auch die Einsicht, dass die relative Zivilität der Lebensverhältnisse in den kapitalistischen Kernländern, die hängt nicht ursächlich zusammen mit den westlichen Werten, sondern sie hängt zusammen mit der überlegenen Stellung dieser Länder im kapitalistischen Weltsystem. Diese Stellung und nur diese Stellung hat Spielräume eröffnet für die Herstellung relativ ziviler Lebensverhältnisse, für eine soziale Absicherung, für bestimmte individuelle Freiheiten, dafür, dass man nicht ohne weiteres ins Gefängnis gesetzt wird, willkürlich oder gefoltert wird, oder also all diese, dass man seine Meinung sagen kann, auch wenn es, ich rede jetzt gar nicht von dem, was repressive Toleranz ist, etc., aber überhaupt, es war überhaupt die Möglichkeit da, diese Meinung auszudrücken. Diese relative Zivilität darf nicht zurückgeführt werden auf die westlichen Werte, sondern auf die überlegene Stellung in den kapitalistischen Kernländern beziehungsweise eine bestimmte historische Phase, in der diese überlegene Stellung bestand. Diese Stellung hat bestimmte Spielräume eröffnet, in denen solche sozialen und zivilisatorischen Errungenschaften erkämpft werden konnten. Auch die sind ja nicht von selber gekommen, sondern waren ja auch Teil von harten sozialen Auseinandersetzungen. Die wären aber nie siegreich gewesen, wenn es diese Spielräume nicht gegeben hätte. Also davon darf man nicht abstrahieren, sonst ist man bei der Abstraktion der westlichen Werte und geht eben auch diesem Fundamentalismus damit auf den Leim. Zu verteidigen sind deswegen auch nicht die westlichen Werte, sondern bestimmte soziale und zivilisatorische Errungenschaften, die gegen die Schwerkraft der kapitalistischen Verwertung hart erkämpft wurden. Also die Frage ist dann nicht, wollen wir das Menschenrecht auf Wasser, sondern wir wollen Wasser, also freien Zugang zum Wasser für alle. Wir wollen nicht das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung, sondern wir wollen einfach in Zusammenhängen leben, wo es selbstverständlich ist, dass jeder seine Meinung frei äußert und so weiter. Also es geht um die Inhalte und nicht um die Rechte. Und das zu fordern, kann nicht abstrahieren von den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen so etwas wie die Rechtsform besteht. Die Rechtsform ist eben nicht die freie Form menschlicher Vergesellschaftung, sondern ist eine Form von Herrschaft. Und wie ich es eben sagte, innerhalb dieser Herrschaftsform sind natürlich nicht alle Katzen grau. Also es gibt hier Spielräume, größere Spielräume und kleinere Spielräume. Aber das darf nicht vergessen machen, dass es sich hier um eine Herrschaftsform handelt und bestimmte historische Bedingungen existieren, in denen diese Herrschaftsform relativ zivil sein konnte, in bestimmten Weltregionen. Diese Bedingungen entfallen aber. Und deswegen muss die Orientierung sein in sozialen Auseinandersetzungen, aber auch im Diskurs, der, wenn wir von dem sprechen, was wir jetzt hier machen, wir greifen ja nicht direkt in die sozialen Auseinandersetzungen ein, sondern in den Diskurs darüber, dann muss der Bezug sein, diese Errungenschaften zu verteidigen bzw. weiterzuentwickeln gegen die Schwerkraft der kapitalistischen Verwertung und nicht unter Berufung auf sie. Gut, da habe ich jetzt schon die vierte These vorweggenommen. Unter den Bedingungen der Krise ist aber selbst die Verteidigung dieser ohnehin sehr begrenzten Errungenschaften nur noch in einer antikapitalistischen Perspektive möglich. Das heißt, es muss auch klar gemacht werden, in diesen Auseinandersetzungen, dass zwar Verteidigungskämpfe notwendig sind, also dass man sich nicht einfach daran ergeben kann, dass das Wasser privatisiert wird oder dass die Löhne gesenkt werden, Sozialleistungen gekürzt werden, Kliniken geschlossen werden etc. Aber selbst diese Verteidigung, die findet, muss natürlich erstmal im Inneren dessen stattfinden, was den Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft ausmacht. Muss aber auch klar sein, dass letztlich eine Sicherung solcher Errungenschaften innerhalb dieses Rahmens langfristig gesehen nicht möglich ist. Insofern muss diese antikapitalistische Perspektive da mit hinein. Und dazu gehört, und das wäre dann die Abschlussthese, auch eine radikale Kritik der westlichen Werte in diesem Sinne, wie ich es eben jetzt skizziert habe. Aber Kritik nicht im Namen anderer angeblich ursprünglicher Werte, also so wie es von diesen Kulturalismen und was ich genannt habe, partikulare Fundamentalismen, gibt es ja auch eine Kritik der westlichen Werte. Da heißt es eben, die sind abstrakt, die Entwurzelung und dagegen wird dann die Gemeinschaft gesetzt, diese Ursprünglichkeit der Gemeinschaft, ob das jetzt die Islamisten sind oder die Slawen oder die Deutschen, die Germanen, was auch immer, immer diese Ursprünglichkeit. Das ist natürlich eine falsche Kritik, eine Kritik, die keine ist, sondern selber zu diesem Wechselspiel innerhalb der kapitalistischen Logik dazugehört. Also eine Kritik der westlichen Werte kann nicht im Namen solcher angeblich ursprünglicher Werte erfolgen, sondern nur im Namen der Befreiung von Herrschaft, Zwang und Gewalt überhaupt. Und das setzt eben immer die Thematisierung der Grundlagen dieser westlichen Werte voraus, welche eben die kapitalistische Gesellschaft ist. Soweit Norbert Renkle über den Fundamentalismus der westlichen Werte in Zeiten ihres Zerfalls. Die Sendung basiert auf dem Mitschnitt eines gleichnamigen Vortrags, den Norbert Renkle auf dem Jahresseminar der wertkritischen Theoriegruppe Krisis 2007 in Ipsheim hielt. Ein Thesenpapier des Vortrags und weitere Texte von Norbert Renkle gibt es auf der Krisis-Homepage www.krisis.org.